Impuls. Lauter denken, leise lesen. Etwas habe ich mir schon gedacht, als ich damit begonnen habe, meine Wege zu gehen und meine Werke zu vollbringen. Der denkbar schlechteste aller Zustände ist der jetzige und ich möchte das, was ich vorgefunden habe, nicht so lassen. Das ist die Grundannahme von mir. Es wird mein Antrieb sein, der mich dazu gedrängt hat, etwas anzunehmen und mich daran zu orientieren, wie es ist. Als Mensch möchte ich stets verständig sein und gehe darum in mich, ehe ich mich verlaufen habe. Ich besinne mich auf meine Tugenden und halte damit inne. An der tatsächlichen Begebenheit, die gerade für mich Gültigkeit hat, mache ich den Ausgangspunkt für mich jeweils fest, der für den Moment etwas bedeuten soll. Doch anstatt mich aktiv einer Verbesserung meiner Dinge zu widmen, sorge ich dafür, dass sie fortbestehen. Ich lasse zu, was von sich aus geschieht, aber ich habe das Wesen der Dinge praktisch gar nicht verändert. Ich erkenne an, dass das etwas wert ist, was es von sich aus gibt. So bewahre ich auch meine eigenen Dinge. Meine Verfassung besteht also für eine gewisse Zeit fort. So habe ich meine Dinge mit Nachdruck bewirkt. Das Vermögen zu diesen Handlungen hat mich in meinem Verhalten stabilisiert. Wie eine Posaune klingt mancher Mensch. Dann dröhnen seine Worte in den Ohren. Da haben wir zugehört, aber wir haben auch damit abgeschlossen, es diesen Leuten gleich zu tun. So vehement sind wir nicht gewesen. Unser Wesen ist ein stilles. Selbst die innere Stimme schweigt schon seit geraumer Zeit bei uns. Da gehen wir mit uns selbst auf eine gute Weise um. Wir hören auf uns und kommen zur Ruhe. Wir bewahren uns das eigene Gut und tun etwas Rechtes. Dieses Dasein als Mensch besteht fort. Was ist, sollte auch wahr sein. Da erkennen wir das Wesen der Dinge und ihre Bestätigung als Motiv für unser Handeln an. So verhalten wir uns. Was sich bewahrheitet hat, das wird auch für etwas gut sein.